Im Mausland wird die große Partei der Arbeit Koreas, die ihre unbesiegbare Macht demonstriert, hochgeschätzt. Der Vorsitzende des Arabischen Komitees für die Solidarität mit dem koreanischen Volk und die Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas, Marwan Sudach, der Lehrstuhlleiter der Fakultät für Politologie der Damaskuser Universität in Syrien, Saber Ballul, und der Vertreter der belgischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea, Jean Kassier, meinten, die unvergänglichen Verdienste der großen Menschen Kim Il-sung und Kim Jong-il, die die Partei der Arbeit Koreas zu einer stellungen und mächtigen Partei mit der Unterstützung und dem Vertrauen der Volksmassen verstärkt und entwickelt haben, werden ewig unvergessen bleiben. Heute demonstriere die Partei der Arbeit Koreas dank der Führung des verehrten Genossen Kim Jong-un weiter ihre Würde und Macht als die ruhmreiche Kim Il-sungistisch-Kim Jong-ilistische Partei. Sie sei Vorbild der nach der Souveränität strebenden revolutionären Parteien der Welt und einziger Leuchtturm ihrer Hoffnung. Die Partei der Arbeit Koreas, die das Volk zur epochemachenden Umwälzung führe, werde stets den Sieg und Ruhm erringen.